Hallo und herzlich willkommen zum Nerdfon, Ausgabe Nummer 64 am 7. Januar 2014. Ich bin Pascal Koschelkin. In der Leitung habe ich den empörten Lars Sobirei. Lars. Mensch, du machst mehr Sachen hier. Ich bin aber auch ein schlimmer Finger. Ich lade mir Leute ein, sage ich dir hier in Nerdfon. Das ist ja unfassbar. Ich mache mich ja strafbar, noch und nöcher hier. Mindestens. Also Lars ist ja auch einer, der mittlerweile sehr regelmäßig beim Nerdfunk bei mir mit dabei ist, an der Strippe und einiges auch sehr Gutes zu sagen hat. Und wir haben uns auch letztens unterhalten über das Thema Torbox, über diese illegalen E-Books, die man sich runterladen kann und PDFs und sowas alles, dass sie ja tot sind. Und der Lars hat einen Blogartikel geschrieben auf seiner lars-sobirei.de Seite. Mhm. Erzähl mal was drüber, über diesen einen Eintrag, den Blog-Eintrag, über den wir mal sprechen wollen. Der heißt? Torbox-Alternativen heißt der. Und das war eigentlich so eine Art Fleißarbeit. Ich habe einfach mal auch um mir und den Lesern einen Überblick zu verschaffen, was es überhaupt alles gibt, habe ich mal Google bemüht und diverse einschlägige Seiten, um zu gucken, was es so gibt, und habe festgestellt, dass die sehr, sehr unterschiedlich funktionieren und auch unterschiedlich gut funktionieren. Ich habe mir da gar nicht so viel bei gedacht, muss ich ehrlich gestehen. Und dann kam es bei Facebook, bei Google Plus, aber auch bei mir in den Kommentaren zu einem nie gekannten Sturm der Entrüstung. Und einer der früheren Gullibord-Moderatoren fragte dann auch so, hey, was ist denn hier eigentlich los? Also Artikel hast du doch immer schon geschrieben, aber es hat nie so ein Geschrei gegeben. Aber da ich halt bei Facebook und auch über diesen Spiegel Best, also diesen ehemaligen Sprecher von Torbox, mittlerweile sehr viele Leser habe, die selber Buchautoren sind oder die in der Musikindustrie arbeiten oder die Filmmusik machen und so weiter und so fort, habe ich da natürlich sehr viele kritische Leser, und die haben sich dann stark empört und ja, aber worüber genau? Weil im Grunde, du hast ja einen Artikel geschrieben über die Alternativen, die jetzt laut Torbox immer noch da sind, weil im Grunde dachten ja viele, ey, Torbox ist tot, da haben wir ja zum Glück keine Raubkopien mehr irgendwo hier, es ist alles grün, alles safe, aber dem ist ja nicht so. Der Markt ist ja immer noch voll, weil da gibt's ja eine Nachfrage, die ja ungebremst ist, diese Nachfrage nach File-Sharing-Angeboten von E-Books. Und da hast du mal zusammengefasst eigentlich, was es so alles überhaupt noch wirklich gibt am Markt, ja. um mal aufzuklären, Leute, das sind die ganzen Portale, die es gibt. Du hast ja, ich habe es selber mal durchgelesen, echt verdammt viel Mühe gegeben, alles mal aufzulisten hier, was es so an Portalen gibt. Und das ist ja gar nicht so wenig. Ne? Nein. Das ist ganz schön viel, aber im Grunde ist es keine Anleitung, wie ich mir was runterlade, wie ich mich anmelde, einfach nur Zusammenfassung, was es am Markt gibt. So lese ich das. So war es auch gemeint, aber ja, ne? Mir ist es halt in den Mund gelegt worden, das wäre so, wie manche PC-Zeitschriften das machen, da steht dann auf dem Cover, da kriegen sie ihre Software umsonst, ja, so knacken sie, und so kriegen sie die neuesten Wares, und dann steht dann im Heft dann direkt drin, ja, das soll aber keine Anleitung sein, aber die Raubkopierer machen das so und so. Ja, genau. Also der Aufklärungsfaktor mit der Unterschrift, aber bitte nichts außer nachmachen, ne? Genau. Ja, also genau so macht man es, aber machen sie es nicht. Genau. Ja, so. Und die Computerzeitschriften machen das natürlich mit dem Kalkül, weil solche Zeitschriften schlicht und ergreifend gekauft werden. Das wissen die, haben die ausprobiert. Und mir wurde dann vorgeworfen, ich würde höchstwahrscheinlich auch, ich weiß nicht wie viel, Tausende von Euro an Werbeeinnahmen generieren. Ja, mein Gott, die Leitung ist auch ganz schön lang zu dir. Wo bist du gerade? Auf den Seychellen oder irgendwo in Domrep gerade? Ja, mindestens. Weil du Millionen jetzt Urlaub machen kannst. Ja, das ist das Rauschen vom Meer, was du im Hintergrund hörst. Die Palmen und... Ist Ich habe kein NSA-Rauschen, das ist, nee. Das nein, ist, das ist, nein, nein. Ach, das ist wirklich ein Witz, sowas, oder? Ich habe nur Damen oben ohne um mich herum sitzen. Selbst der Hund ist nackt und die 10 Daumen sowieso, das hatten wir ja letztes Mal die schon. Die nackten Daumen, genau. Ja, und nein, ich bin ganz normal zu Hause und ich werde gar nichts davon haben. Ich wollte gerade sagen, also liebe Zuhörer, das war jetzt Spaß, ne? Also, das ist jetzt, das, also... Aber die empören sich ja. Ich bin ja eigentlich auch kein Trollfütterer, habe ich ja zum Glück auch nicht gemacht, aber ich habe es mir mal ein bisschen angelesen, was die so durchgelesen, was die da so an Kommentaren gegeben haben. Deswegen habe ich dich auch mal für heute eingeladen zum Gespräch. Nicht gestern, weil ich glaube, gestern wäre das Gespräch anders gelaufen mit dir. Ja. Da war der Puls auch ein bisschen anders, denke ich mal. Also, die haben da ja schon, die ja schon ganz schön zugesetzt und das geht ja so in die Richtung, ja, wir sind ja auch Schriftsteller und Mensch, du sollst dich ja schämen und wie kannst du nur? Ja. Aber so richtig, so substanziell können die jetzt aber auch nicht sagen, ja, das sollte es gar nicht geben, das ist komplett falsch. Nein, es gibt auch andere Plattformen, weil im Grunde, was du aufgezeigt hast, sind ja alles diese Piratenplattformen, wo man illegale Sachen machen kann. Und klar, es gibt immer eine Schatten- und eine Sonnenseite. Und die Sonnenseite ist ja auch nicht gerade sehr warm, ne, wenn wir uns die mal anschauen. Also viele sagen ja, aber du hast ja jetzt nicht die Sonnenseite mal gezeigt. Es gibt auch andere Anbieter, wo man legal Bücher ausleihen kann. Das sagt man ja auch wieder. Aber im Grunde ist es doch so, dass der Markt doch, ich habe mir den legalen Markt ja selber auch ein bisschen angeschaut, weil ich ja selber auch so ein Kindle-Leser bin hier, Amazon Prime-Markt. Ja. Aber die Erfüllung ist das ja jetzt nicht gerade, ne? Also sorry, also wie manche sagen hier, ja, es gibt doch Anbieter, es gibt doch diesen Scooby oder wie man immer den ausspricht, diesen komischen Anbieter mit legalen Büchern, wo man legal Bücher ausleihen kann. Man weiß aber nicht, welche Bücher, dafür muss man sich erstmal registrieren. Mag ich nicht. Die haben ganz viele Bücher, haben die, keine Ahnung wie viel. Vielleicht ein paar tausend. Bestimmt nicht die ich lesen möchte, aber gut, die kosten mir 9 Euro im Monat, also 10 Euro im Monat ungefähr. Kann man immer kündigen, ist toll, Preis ist ja eigentlich ganz, ganz okay, aber man kann so viele Bücher ausleihen, wie man möchte. Man kann immer nur zwei Geräte synchronisieren. Gut, ich lese auch nur am einen Gerät und ich kann aber nur 24 Stunden offline lesen. Und sorry, wenn ich in Urlaub bin, gehe ich nicht online. Und wenn ich ein Buch lesen will, in meinen einwöchigen Urlaub, den ich mir mal gönne, einmal im Schaltjahr, dann will ich mich nicht alle 14 Stunden einloggen, um dieses Drecks-DRM wieder zu aktivieren, damit die wissen, oh, der Pascal liest ja immer noch sein Buch. Lass mal das dir nochmal anzeigen. Also, sorry, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich verstehe unter einem guten Handling jetzt, ne? Also, das geht dann auch tatsächlich nicht mehr nach 24 Stunden, ja? Also, schreiben wir so. Also, es steht hier, Sie können Scooby Basic auch mit kurzen Unterbrechungen der Internetverbindung, zum Beispiel im Zug, nutzen. Dafür werden alle ausgeliehenen Bücher bis zu 24 Stunden temporär auf Ihrem Gerät gespeichert. Sofern Sie nur unregelmäßig über eine konstante Internetverbindung verfügen, empfehlen wir ein Upgrade zu Scooby Plus oder Scooby Premium mit Offline-Modus. Das heißt, wenn du wirklich offline lesen willst, also runterladen willst aufs Gerät komplett, dann zahlst du mindestens 15 Euro im Monat. Ach du Scheiße. Ansonsten musst du online sein zum Lesen. Und sorry, wieso muss mein Buch online sein, um es zu lesen? Merken die es noch? Da hat's Amazon besser gemacht. Mit Amazon Prime. Da habe ich auch diesen Kindle Reader, hier dieses Paperlight-Ding hier mit dem super tollen Display. Das Ding ist offline und ich kann mir Bücher kaufen ohne Ende draufladen, aber ich kann nur ein Buch im Monat ausleihen und da auch nur eins auf das Gerät drauf speichern. Das heißt, ich kann nicht sagen, im Januar ein Buch, im Februar das zweite Buch, im März das dritte Buch. Nö, jedes Mal muss ich das alte Buch wieder zurückgeben. Kann es auch dann auch nicht mehr lesen. Ich kann immer nur ein Buch ausleihen und sich lesen. Und das ist für 29 Euro im Jahr, weil Amazon Prime-Mitgliedschaft kostet mich das Buch also 2,42 Euro, wenn ich das jetzt runterrechne und das nur für Bücher mache. Dann ist das auch nicht gerade so gut. Wenn manche Bücher kosten halt schon mal auch 20 Euro, was ich heute auch nicht verstehe, aber gut, ist halt so. Ja. Trotzdem, durchgerechnet ist das schon ein bisschen teurer, das Ganze. Also benutzerfreundlich finde ich das auch nicht unbedingt. Da sind diese Plattformen, die du aufgezählt hast, natürlich weit, weit vorne. Ne? Da kann man anonym kaufen, da kann man so viele Bücher runterladen, wie man Geld eingezahlt hat, für einen Zehner oder wie viel auch immer, tausende Bücher runterladen und lesen. wieso springt der Markt nicht auf sowas mit den legalen Büchern? Ist Ihnen das zu lästig? Ist Ihnen das zu schwer? Regen die Schriftsteller sich bei dir im Blog darüber auf, dass deren Verleger die Idee nicht schon vorher gehabt haben? Nein, das glaube ich nicht. Nee, ne? Ich glaube, die regen sich darüber auf, dass sie einfach sehen, dass sich dieses ganze Geschäftsmodell mit den Büchern mehr und mehr erübrigt. Und ich habe ja auch am Ende meines gestrigen Blogbeitrages geschrieben, wenn sich die E-Book-Reader in Deutschland wirklich durchgesetzt haben, und die sind ja noch gar nicht wirklich in jedem Haushalt, lange nicht. Genau. Aber wenn das der Fall ist und die haben ihre legalen Angebote nicht verbessert und das Piraterieproblem nicht in den Griff bekommen, dann werden die noch größere Schäden davontragen, als die Musikwirtschaft das jetzt schon tut. Und das ist der Grund. Die haben Panik. Die haben Angst. Ja, die sehen einfach, das Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr. Sie selber haben es ja auch, wenn sie sich von einem Buch verlegen lassen, gar keine Möglichkeit, darauf einzuwirken. Genauso wenig wie eine Band sagen kann, so, liebes Label, du mahnst jetzt aber nicht mehr ab, weil die Verwertung der Werke hat ja jemand anderes übernommen. Genau. Ja, und ich habe das gestern so ausgedrückt, ich bin der Überbringer der schlechten Nachricht, und die wurden schon im alten Rom gerne geköpft. Das war schon immer so. Ich glaube, das wird auch in Zukunft so bleiben. Also alle, die schlechte Nachrichten bringen, die sind per se schon mal, die haben die Arschkarte. Ja, und gut, ich gebe zu, so manche Kritik ist natürlich auch, wenn man sie ein bisschen sachlicher geäußert hätte, ist ja auch durchaus berechtigt. Ich hätte das moralisch bewerten können. Ich hätte natürlich auch die legalen Alternativen mit aufzählen sollen. Ja, gut. Da stehe ich auch zu, das war sicherlich etwas unbedarft, dass ich da einfach einen nach dem anderen von den Leuten rausgehauen habe. Und Tatsache ist auch, da wird richtig viel Geld verdient. Wenn das so stimmt, dann hat Torbox schon nach einigen Monaten Betrieb monatlich 100.000 Euro Umsatz gehabt. Da würde sich so mancher kleiner Verlag drüber freuen. Und dass man darüber dann sauer ist, ja, und die Leute kann man ja nicht angehen, aber mich, der es aufzählt und der überall vertreten ist bei den ganzen sozialen Netzwerken, genau. Ja, du bist jetzt gerade so der Sprecher für die für diese Piratenplattform jetzt anscheinend da, ne? Die äußern sich ja selber nicht, und du hast die jetzt angesprochen. Du hast jetzt natürlich als Überbringer einen schlechten Stand im Ganzen. Aber im Grunde, also ich fand da jetzt nicht, also ich als Techniker, ich bin da also selber kein Buchautor und auch kein Verleger. Technisch gesehen fand ich das jetzt interessant, diesen Beitrag zu sehen, was es gibt und wie die so generell so arbeiten. Mhm. Fand ich jetzt interessant. Ich fand das nichts Verwerfliches dran. Natürlich der Aufschrei der Buchautoren, die jetzt natürlich ihre Fälle wegschwimmen sehen und sagen, ja, alles, was der Lars jetzt hier schreibt, das zieht mir direkt das Geld aus meinem Portemonnaie persönlich raus. Das geht ja nicht. Ja gut, du hast dich jetzt geäußert. Dann wird er halt auf dich geschimpft jetzt, ne? Ja, ja. Das ist natürlich krass, aber im Grunde ist das doch eine super Diskussion, die jetzt mal angeregt werden kann eigentlich in dem Umfeld. Was muss da überhaupt passieren? Was ist überhaupt machbar? Und ist das überhaupt zeitgemäß noch? Klar, viele lesen immer noch Bücher, aber gerade der Vertrieb über die E-Books, ist das überhaupt zeitgemäß, was sie mit den E-Books machen? Muss der Markt neu geordnet werden? Weil im Grunde vertreiben die E-Books ja so wie die Papierbücher, ne? Ja, müssen. Müssen leider, ne? Müssen müsste vieles, aber getan wird das, was die Rechteinhaber meinen, was sie wollen. Ja, also du kannst ja auch keine aktuelle amerikanische Fernsehserien, kannst du dir ja auch nicht legal gegen Bezahlung in Deutschland angucken. Doch. Das geht sogar. Da gibt es ein super Geschäftsmodell, hier dieses Watch Ever zum Beispiel. Da gibt's ein paar. Und da kann ich mir Game of Thrones jetzt die aktuellen Folgen angucken. Es gibt da ausgewählte Serien, die einen Tag nach Ausstrahlung da schon drin sind zum Anschauen, zum Offline-Anschauen sogar. Game of Thrones weiß ich nicht, aber so ausgewählte und gerade auch so diese Breaking Bad-Folgen, glaube ich, da kam auch ein paar Tage nach öffentlicher Ausstrahlung der letzten Folge, auch ein paar Tage später sofort bei Watch Ever das zum Anschauen. Da haben die schon echt was geschaffen. Das klappt sogar in Deutschland. Da bin ich verdammt nochmal richtig erstaunt drüber, dass es funktioniert. Obwohl Watch Ever auch wieder, ja, DM? Ja, wenn du es offline gucken willst, dann musst du dich alle 24 oder 48 Stunden muss ich wenigstens einmal einloggen und deine Offline-Dinger wieder aktivieren. Manchmal muss auch dreimal am Tag machen. Das ist auch gerade noch so ein bisschen Pain in die Finger, ne? Das ist so. Aber das Modell gibt's schon mal. Das ist schon mal gut. Und also ich nutze das sogar auf meinen ganzen Apple TVs. Ja, mein Apple TV, da gucke ich mit Watch Ever dann die Serien, die gerade auch noch gelaufen sind oder auch alte Serien. Das gibt es. Warum gibt es sowas nicht auch? Ja, das ist so eine Flatrate, die man da zahlt. Warum gibt es sowas nicht auch für Bücher? Der Anfang ist ja gemacht mit Amazon Prime Flatrate, 29 Euro im Jahr. So, da kannst du dir einmal im Monat ein Buch ausleihen. So ist ja, naja, Flatrate TM, ne? Drei Sternchen. Ist natürlich ist so ein Telekom-Flat, ne? Das ist so. Weiß ich nicht. Siehst du eine Lösung und aus der ganzen Misere jetzt nicht aus deinem Blogbeitrag rauszukommen, weil da bist du raus. Das ist aus meiner Sicht ist der Fisch gegessen. Du hast aufgezeigt, was es gibt und hast nochmal deine Beweggründe als Update nochmal als zweiten Blogbeitrag hinterher geschoben. Und wer jetzt noch meckert, sorry, den würde ich auch blocken. Also ich habe die ganzen Trollkommentare freigeschaltet und das werde ich auch weitermachen. Wenn ihr meint, ihr müsst nicht selber in dieser Art und Weise zeigen, bitteschön, also soll jetzt nicht zu übertrieben werden, aber gut. Ich habe gestern mit einem Buchautor gesprochen, der Sachbücher veröffentlicht und der meinte zu mir, die Lösung für diese Autoren besteht einfach darin, du musst als Sachbuchautor, ist dein Buch nur noch eine Visitenkarte. Das heißt, wenn dich jemand zum Vortrag einladen will oder ein Seminar oder der möchte irgendwas bei dir gebaut haben, angenommen du hast ein Buch über Webdesign geschrieben, dann sollte ja über eine Suchmaschine oder Amazon oder einen anderen Buchanbieter über deinen Namen stolpern, dann weiß der, okay, der hat das Buch geschrieben, der hat das Fachwissen, dann kann ich den auch bezahlen, wenn ich den und den Auftrag habe. Mhm. Oder wenn ich meine Mitarbeiter fortbilden will, zum Beispiel, dann lade ich mir irgendjemanden ein, der ein gutes Datenschutzbuch geschrieben hat. Okay, das heißt, so. Visitenkarten sind ja auch kostenlos. Das heißt, dann die Bücher auch kostenlos einstellen, oder? Das hat er jetzt so nicht gesagt, aber er meinte, man muss sich einfach bewusst machen, dass man die meisten Umsätze nicht mehr mit den Büchern macht, sondern einfach mit den Veranstaltungen, die man darüber bekommt. Okay. Ja. So, und für die E-Books sehe ich, also das Problem ist, bei den E-Books hast du 19% Mehrwertsteuer und Bücher sind ja privilegiert mit 7%. Mhm. Ja, auch Musik wird ja zu 19% verkauft und nicht mit 7%. Und die Verlage argumentieren, also der Börsenverein des deutschen Buchhandels, das ist dieser Dachverband der deutschen Verlage, die argumentieren halt dahingehend, ja, wegen dem Steuerunterschied, bla bla bla, und das wäre ja so teuer, und das ist aber Quatsch, weil ich habe geguckt, ein einjähriges Buch, also was vor einem Jahr erschienen ist, kostet gedruckt 17 und als E-Book 14 Euro. Ja, welche Druckkosten haben denn die Verlage bei einem E-Book? Das wird einmal produziert. Ja, dann wird das im Shop eingestellt, dann gibt es das Bild, dann gibt es die Beschreibung, die Nutzerbewertungen, bla bla bla. So. Es gibt aber keine Retoure, es gibt erst recht keine Versandkosten. Ja. Ja, Versandkosten, so Online-Versandkosten, Bereitstellung des Internetzugangs, ne, von 0,0037 Promille pro Buch. Ja, das ist einfach zu teuer. Ja. Das ist einfach zu teuer. Ich bin jetzt auch Baujahr 66, aber ich brauche bei den meisten Büchern einfach so dieses haptische Erlebnis. Ich möchte das gerne in der Hand haben. Und wenn ich Fan von einem Autor bin, möchte ich das Buch hinterher auch ins Regal stellen. Und wenn ich darauf verzichten muss, dann finde ich, sollte man auch einen finanziellen Anreiz geben, dass man sagt, okay, dann sind die Bücher in digitaler Form wirklich sehr viel günstiger. Und dann ist es für mich auch attraktiv, sich dafür zu entscheiden. Ja, also ich finde das ja derzeit im Markt ja geil so interessant. Meine Frau fragt mich auch schon mal, ich habe ein neues Buch gesehen, hier, super, das möchte ich gerne haben. Und dann gucke ich auch bei Amazon natürlich das Buch, ja, 24,99 €. Frage ich auch, willst du es auf dein Kindle haben? Dann hast du jetzt gleich in 3 Minuten drauf und dann kostet es halt 21,99 €. Mhm. Also, sorry, das ist, ne? Das finde ich nicht so. Du kannst es aber dann auch nicht verleihen. Außer du verleihst das komplette Gerät und gibst ihnen das Passwort weiter. Ja? Genau. Du kannst es auch nicht gebraucht verkaufen. Das fällt alles weg. Auch nicht. Ja, richtig. Das fällt so weit weg. Und ich habe selber viele Bücher auf meinem Kindle, auch in meinem Kindle-Account drin, ne, bei Amazon, weil ich ja auch viel lese. Ich, als Autodidakt muss ich ja viel lesen, mich viel selber beibringen. Und ich finde das total praktisch. Also leihen tue ich mir eigentlich so gut wie nichts, weil für ein Buch im Monat, lohnt sich nicht. Nee, das lohnt sich auch nicht, es geht nicht. Da bin ich nicht flexibel genug für. Aber im Grunde weiß ich nicht, ob ich mir die Bücher jetzt auf ein anderes Gerät jetzt runtergeladen hätte, weil ein kleines Problem haben wir ja noch, eine Herausforderung mit Endgeräten, ne? Das kommt auch erschwerend hinzu. Also die Geräte, für die ja viele Dokumente auch verfügbar sind, die man runterladen kann, die kann ich jetzt nicht unbedingt auf so einen EPUB-Reader, hier auf so einen Kindle oder sowas mir runterladen und gut anschauen, ne? Also du kannst auf dem Kindle sowieso kein EPUB-Format benutzen. Nee, das geht nicht, soweit ich weiß. Aber so ein PDF und so ein Zeug alles, das geht schon. Weil ja, gut, das geht. Das ist richtig. Du kannst ja sogar einen Blogbeitrag auf dein Kindle übertragen. Ja, richtig. Ja, das geht auch. Sieht zwar nicht schön aus, aber es geht. Genau. Aber das kommt so einem Buch so so nahe, ne? Also das Ding lade ich mir einmal im Monat auf, dann hab ich es gerade mal halb leer gehabt oder sowas. Es fässt sich an, so wie ein Buch, ich lese sich wie ein Buch, ich habe keinen Stromverbrauch in den Dingen. Ich habe mal so ein Kindle Fire gehabt hier, dieses komische Touch-Ding da mit dem spiegelnden Display, was man eh nicht lesen kann. Das heißt, wenn ich es übertrage, dann will ich das ja auch auf Balkon oder im Urlaub lesen. Das kann ich mit den komischen Geräten halt nicht. Nicht mit einem Android, nicht mit einem iPad, nicht mit einem iPhone. Das kann ich nur mit dem Kindle-Reader lesen, weil das nicht spiegelt. Zum Beispiel. Weil man es lesen kann. Alles andere hat bei mir nicht unbedingt funktioniert. Und dafür will ich eine Leihbücherei haben, die wirklich gut funktioniert. Und dafür würde ich vielleicht auch 9 Euro im Monat zahlen, aber dann unbegrenzten Zugang zu allen Büchern, wie ich möchte. Das machen die nicht. Warum ist das nicht möglich? Das ist die Masterfrage, glaube ich. Das wollen die nicht. Ich denke, die haben vielleicht einerseits Angst, dass ihre Werke verbreitet werden könnten. Sie haben Angst vor Preisdumping. Keine Ahnung. Also es wäre auch eine interessante Frage an den Börsenverein. Mhm. Ich habe jetzt heute einen Auftrag bekommen für einen Artikel über legale E-Book-Anbieter und vor allem im Bereich Flat. Da werde ich mich jetzt mal eingraben. Und wollte jetzt auch den Börsenverein mal kontaktieren, ob ich irgendwie so Probe-Accounts mal haben kann, dass ich das wirklich live überprüfen kann, weil ich habe auch zwei verschiedene E-Book-Reader, kann es also auch mit verschiedenen Formaten ausprobieren und dann werde ich einfach mal schauen, wie es läuft. Aber ich bin da sehr skeptisch. Und was ich bisher so mitbekommen habe, ist es doch alles sehr kompliziert und auch teuer. Okay, ja. Hast du denn auch einen Kindle-Reader? Ja, ich habe den alten. Oh, okay. Aber das Ding hält ewig. Also die Batterie ist der Wahnsinn. Ist genial, das stimmt. Ich versuche zwar immer mit meinem Finger drüber zu wischen. Ja, ich kann es machen. Ich habe dieses Paperlight. Das hat ein Touchscreen zum Glück. Beim alten habe ich mir auch immer drauf umgetatzt. Da war immer Fingerabdrücke drauf. Das bringt aber nicht so viel. Nee. Das gewöhnt man sich dann schnell wieder ab. Ja, das stimmt. Aber wenn du die Standby-Zeit mit einem Tablet-PC, einem iPad vergleichst, das ist... Das kann man nicht vergleichen. Das ist. Du kannst ohne Akku in den Urlaub fahren und kannst 2 Wochen lesen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, richtig. Das mach mal. Da bist du nach 2-3 Tagen mit einem iPad, das. Ach, nach ersten Tag ist das Ding leer, weil die Helligkeit musst du voll aufdrehen, wenn du es am Strand lesen willst. Und das stimmt. Und wenn du aus dem Wasser kommst, ist das Gerät weg. Das auch, ja. Das auch. Und bei dem Kindle ist es halt, ist auch weg, aber dann hast du aber kein 900-Euro-Gerät weg, dann hast du ein 100-Euro-Gerät weg. Ja, ne? Ja. Tut ja, auch weh, aber ne, ist ein Unterschied. Das stimmt. Ist ein Unterschied. Das stimmt. Mensch, die können sich alle empören hier. Also, aber im Grunde, ich fand den Beitrag richtig gut, immer noch gut, weil um zur Diskussion mal anzustoßen, da müsste es doch in Zukunft mal irgendein Panel geben, wo man mal sowas mal besprechen muss oder sowas. Das ist doch. Gibt es da nicht irgendeine Veranstaltung demnächst, wo man sagen kann, so, ach, das ist doch der frisch aus dem Gulli rausgefallen ist hier. ja eh alle schwarzen Black-Seiten hier befürwortet, dem wollen wir mal ein Panel machen. Weiß nicht, gibt es irgendeine Veranstaltung demnächst irgendwo hier? Das müsste, wenn dann vom Börsenverein sein oder irgendwie parallel zu einer Messe. Okay. Ja, ich wollte auch mal mich da melden und mich da vorschlagen, aber ich bin nicht so sehr gut darin, mich selber zu promoten, aber die werden höchstwahrscheinlich selber nicht drüber stolpern. Haben wir hiermit nun getan, dich promote dafür, aber den hört dir eh keiner aus, außer ein paar tausend Zuhörer. Außer ein paar Nerds. Genau, ja, und auch aus und weg. Also auch die Verlage hören mich jetzt, weil ich habe heute eine Erwähnung bekommen von dem Verlag, weil ich mit einem Buchautor auf dem 30C3 gepodcastet habe. Über sein Buch. Clickjacking und UI Redressing, und der Verlag hat direkt erstmal den Nerdphone gefeatured. Cool. Also da habe ich auch vielleicht auch ein paar Buchautoren vielleicht auch mal mit dabei, und hoffentlich hören die auch mal diesen Beitrag hier, weil es dreht sich ja nicht immer nur um die Autoren, es dreht sich auch manchmal um die Leser. Und die müssen auch mal verstanden und vertreten werden. Und Leser möchten nicht drangsaliert werden mit Tausenden von Euros, die man in 5 Jahren zahlen muss, nur um mal 10 Bücher zu lesen und keine stundenlange Schulung besuchen muss, um mal ein Buch lesen zu können überhaupt, um zu verstehen, wie das richtig funktioniert. Das muss für die Leser einfacher sein. So wie früher. Buch hinlegen, aufklappen, lesen. So soll das heute auch sein. Einfach das Buch auswählen können, sagen, das will ich jetzt haben, runterladen, lesen können. Und wenn es mir nicht auch gefällt, wegschmeißen, das nächste sofort ausleihen und weiterlesen. Ja. Auch mal referenziert mehrere Bücher nebeneinander lesen zum Beispiel. Mhm. Muss auch möglich sein, ist ja auch nicht möglich mit diesen komischen Geschäftsmodellen. Also jetzt mal außerhalb von Amazon und Scobie, weiß ich jetzt auch nicht wirklich. Das sind auch nur die beiden, die ich kenne, die beiden Plattformen. Wobei ich auch nur eine nutze, die Amazon-Plattform. Aber ich weiß nicht, ob es auch noch mehr gibt am Markt. Eben was legal ist und was so richtig gut funktioniert. Weiß ich jetzt nicht, ob es das gibt. Werde ich sehen und werde dann gerne nochmal berichten, welche Erfahrungen ich da in der legalen Welt gesammelt habe. Und dann schauen wir einfach mal, wie sich dieser Markt weiterentwickelt. Aber ich denke, das Problem ist auch, die Verlage sind sich total uneins, wie die Piraterie hierzulande bekämpft werden soll. Okay. Ja, manche haben halt Firmen beauftragt, wie zum Beispiel Bertelsmann, die File-Hoster anschreiben, die dann die Dateien zu ihren Werken runternehmen müssen. Andere verschicken sogar für Hörbücher und E-Books Abmahnungen über Kanzleien und IT-Dienstleister. Und manche plädieren dafür, dann halt bezahlte private Ermittler, wie zum Beispiel die Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen, die GVU. Okay, ja. Aber guck dir so ein uraltes, so einen uralten Blog wie Lesen.to an oder auch Torbooks, die sind alle, also Lesen.to ist noch online, obwohl die gar nicht mehr so aktiv sind. Und also ich kann schon die Skepsis mancher Manager verstehen. Ich würde da auch keine 10.000 Euros investieren. Das soll also 100.000 Euro für alle Verlage zusammen im Jahr kosten. Aber wenn man denen nicht habhaft werden kann oder wenn es bisher noch nicht großartig gelungen ist, warum bezahlen? Ja, da hätte ich auch meine Bedenken, was das angeht. Wobei es ändert sich im Moment sehr viel. Früher war ja Russland ein beliebter Serverstandort. Dort wird aber immer mehr ein dem Westen angepasstes Urheberrecht eingeführt. Es ist also dort sehr wohl möglich, Server zu beschlagnahmen, Durchsuchungen durchzuführen, und okay, dann wandern die wieder woanders hin aus. Genau, aber das ist ja mal hin und her dann. Ja, also ich denke, die beste Möglichkeit wäre wirklich, das Angebot zu verbessern. Ich habe da mit einem Musiker diskutiert, der meinte so, ja, er wäre aber total dagegen, den Preis zum Beispiel von Audio-CDs zu senken. Die Musikindustrie verkauft ja mehr und mehr Downloads, und die sind ja schon um einiges günstiger als jetzt die haptische CD. Aber es wird gar nicht mehr viel, es werden nicht mehr viele komplette Alben gekauft, sondern nur noch einzelne Stücke. Genau, das sieht man ja bei iTunes, da kann man ja mal genau sehen, wenn man sich so ein Album anschaut, wie häufig das runtergeladen oder wie häufig das überhaupt hier gefafft wird. Und da kann man einzelne Musikstücke auch selbst aus Maxi-CDs sich rauskaufen. Also warum soll ich mir die ganze kaufen, wenn ich nur ein Lied oder zwei Lieder hören möchte? Ne? Ja, ja. Als ich jung war, hat man das halt gemacht. Da hast du bestimmte Interpreten gehabt. Da hast du dann vielleicht die Möglichkeit gehabt, im Laden mal reinzuhören, ob das was ist. Genau. Ja, und wenn es auch nur 5 Minuten war. Ansonsten musste man sich halt auf seinen Geschmack verlassen oder auf seine Vorahnung. Und dann hast du halt die Katze im Sack gekauft. Und das machen die Leute heute nicht mehr. Genau. Und dazu kommt, gerade was die Musiknutzung angeht, die hat sich sehr stark verändert. Wenn ich mir die beiden Mädels meiner Lebensgefährtin angucke, Musik ist für die nichts mehr, was man zu Hause hat. Also es ist nichts Gegenständliches mehr, sondern die stellen sich Playlisten für Partys zusammen und schmeißen dann YouTube an und streamen dann die ganze Zeit online die Lieder, und das reicht ihnen. Die brauchen das Cover nicht, die brauchen die Lyrics nicht. Genau. Und die wollen nur die nackte Musik haben. Und wie die rankommen, das ist dem User, das heißt, also sag ich mal, den Leser oder den Hörer eigentlich total egal. Ne? Ja, ja, ja. Und ob der Verursacher dieses Werkes, der Musiker oder der Autor, da Geld für bekommt, ist mir nicht, aber ich denke den meisten auch ziemlich egal. Ja, ja. Naja, und Spotify bietet es ja an, du zahlst relativ wenig, ich weiß jetzt nicht genau wie viel. Und ich meine auch wieder 9 € im Monat, glaube ich, habe ich dafür mal bezahlt. Aber du kannst dann wirklich auf deinem iPhone, auf deinem iPad mit einem demselben Account oder von deinem Computer so viel Musik hören, wie du magst. Alles, was es am Markt gibt, kannst du hören. Ganz genau. Na, da gibt es keine großartigen Beschränkungen, was den Katalog angeht. Es ist wirklich alles verfügbar. Wieso geht das? Und wieso sind nicht jetzt alle Musiker auf einmal pleite? Man muss fairerweise dazu sagen, es kommt natürlich bei Spotify, bei den Urhebern sehr viel weniger an, als wenn du die wirklich kaufst. Das ist so. Ist nachvollziehbar, weil es wird ja weniger eingezahlt. Ja. Es wird pro Play bezahlt. Mhm. Und dann musst du schon einige, ich kenne jetzt die genauen Summen nicht, aber da muss schon das sehr oft abgespielt worden sein, damit du den Wert, also den Gegenwert hast, als wenn es gekauft worden wäre. Okay. Also wird sich das gerade noch so ein bisschen die Waage halten. So, weil es noch wenige Nutzer sind, die Spotify nutzen, ist das noch verschmerzbar, dass die weniger Einnahmen dadurch haben. Aber wenn es mehr Spotify-Nutzer geben würde, die genauso wenig zahlen und weniger dann die CDs kaufen oder woanders kaufen, dann hätten die Musiker wahrscheinlich schon Probleme, oder? Dann müsste man die Preise anheben, oder wäre das dann wieder durch den Umsatz eigentlich wieder aufgefangen, weil dann mehr Leute dann Spotify nutzen und weil mehr Geld reinkommt und mehr Klicks draufkommen. Die Klicks werden dann sich wieder nur auf die wirklich wenigen populären Künstler aufteilen, und die Independent-Leute haben da gar nichts von. Wie in Deutschland die GEMA, genau das gleiche Spiel. Ja, nur in dem Fall ist es ja wirklich eine gerechte Aufteilung. Ne? Mhm. Da, wo viel gehört wird, wird auch mehr bezahlt. Mhm. Und natürlich hoffen die Labels einerseits, dass man, dass es ein Anreiz ist, dann das ein oder andere Album dann doch zu kaufen, wenn es einem gefallen hat, weil man es zu Hause haben möchte. Und andererseits, es ist ja immer ein Stückelwerk. Die Einnahmen setzen sich ja immer aus verschiedenen Positionen zusammen. Und weißt du, ganz ehrlich, lieber Spotify ersetzt die File-Sharing-Portale, als dass sie gar nichts kriegen. Ja, richtig. Richtig, also ja. Ist das Geschäftsmodell erweiterbar auf Bücher? Weiß ich nicht. Ob man da auch mit 9 € sich alle Bücher anschauen kann, wie man möchte, und wenn man sich die runterlädt, bekommt dann bekommt der Autor oder der Rechteverwerter dieses Buches dann anteilsmäßig das Geld dafür, wie häufig das Buch runtergeladen worden ist. Nur mal so. Ich glaube, für 9 € kommt da gar nichts an. Könnte knapp werden, ne? Ja. Aber naja. weiß nicht, ob man es ausprobieren sollte, ausprobieren muss, aber so manchmal würde ich mir schon wünschen, dass man manches einfach nur mal ausprobiert und nicht zu sehr abwägt und dann doch wieder die BWLer mit den Krawatten sich da wieder verrechnet haben und sagen, nee, das wird sich niemals rechnen. Das haben wir schon 8-mal durchgerechnet, haben 10 verschiedene Ergebnisse zusammenbekommen und nee, das rechnet sich für euch nicht, macht das lieber nicht. Ohne es wirklich mal dem Markt zu überlassen und es mal auszuprobieren. Ja, ja, ja. Du kannst es ja auch für 20 oder 30 Euro anbieten. Ja, was auch immer. Na, man könnte auch versuchen, Filme zum Kinostart als bezahlten Download im Internet anzubieten, aber das machen sie halt nicht. Ja. Es passiert einfach nicht. Diese ganze Kreativbranche ist erschreckend unbeweglich und starr und schadet sich damit sehr selber. Aber okay. Das ist ein ewiges Thema, was sich leider auch immer wieder im Kreis dreht. Nur diese E-Book-Piraterie ist halt jetzt noch so ein relativ neues Feld. Und man muss jetzt schon auch lobend erwähnen, die Verlage hatten natürlich sehr viel mehr Zeit zu reagieren, weil sie das Problem erst später betroffen hat. Die Musikindustrie war ja viel früher betroffen. Und die konnten dann aus den Fehlern lernen. Also E-Books sind ja in großer Zahl verfügbar. Nicht komplett, aber es gibt, ne, was an neuen Büchern rauskommt, gibt es auch als E-Books. Außer wenn es jetzt super unbekannte Autoren sind. Ja. Ja, also die haben da schon auf die Bedürfnisse, zumindest teilweise der Leute, das haben sie schon berücksichtigt. Aber ich finde es halt einfach zu teuer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ja, ich denke mal, damit haben wir es zusammengefasst. Es ist immer noch eine Frage des Geldes und vieles, was legal ist, ist einfach für den Endanwender, für den Leser einfach zu teuer und nicht handelbar. Und sorry, da sind auch die Verlage gefragt, jetzt also auf Bücher zurückzukommen. Das muss attraktiver werden. Ansonsten werden das immer mehr von diesen komischen Börsen, die aus dem Boden sprießen wie die Pilze im Wald. Und, und dann soll man sich auch nicht wundern, dass man da mal Artikel drüber schreibt und die auch mal alle veröffentlicht. Also da mal die Fleißaufgabe auch mal weitergibt und die Verlagen so gesagt, hier, schaut mal, das sind gerade eure Mitbewerber. Das sind ja keine Konkurrenz, das sind Mitbewerber am Markt. Mhm. Weil da wird ja auch Geld mit verdient, egal ob das legal oder illegal ist. Da verdienen Leute Geld mit und Leute geben ihr Geld aus, ist also ein Markt da und die sehe ich als Mitbewerber an und soweit sind wir ja leider schon, dass so komische Plattformen als Mitbewerber gelten müssen eigentlich. Und daran müssen sie sich jetzt messen. Die können nicht sagen, ja, wir können es mit Illegalen ja nicht messen. Ne? Wir können nicht dasselbe machen wie die. Ja, sorry, warum nicht? Warum nicht mal versuchen? Mal schauen, es scheint ja anzukommen. Das scheint ja zu funktionieren. Ja, ja. Also, halt mal im Auge, oder? Ja, klar, gerne. Und ich würde mich freuen, wenn du weiter darüber berichtest und die ganze Trolle sich da mal selber bloßstellen und in der Kommentarfunktion von deinem Blog sich mal endlich ihr wahres Gesicht zeigen, wer die wirklich sind. Das sind nämlich die ganzen Buchautoren, die nur Dollars im Auge haben und Millionen an Geld scheffeln wollen, jetzt ihre Fälle schwimmen sehen. Nein, das war ein Scherz, aber ne, die Diskussion, denke ich mal. Es geht ums liebe Geld. Natürlich, wie immer. Wie immer. Und bei denen geht es auch halt auch um die nackte Existenz. Genau. Es geht immer um zwei Sachen, entweder um Geld oder um Frauen. In dem Fall um Geld. Ja. Sonst wären wir nicht beim Nerdphone, Mensch. Das ist die alte Leier, ne? Aber ich vergaß die nackten Frauen um mich herum, von daher. Ja, stimmt. Ah, ja. Ich muss mal das Rauschen wieder einstellen, damit es so. Ja, Mensch. Ne, es ist nicht mehr authentisch genug. Ich höre die Palmen im Hintergrund wieder. Ja, ich höre schon die Englein singen. Nein, lassen wir das. Ganz Werbeeinnahmen. Unfassbar. Unfassbar. Also, hast du schon mal ein Ticket in die Antillen für 20 Euro gekriegt? Ja, zum Telefonieren, 5 Minuten, ja. Okay. Okay. Ja. Okay. Ich danke dir, Lars, für das Interview zu deinem Empört euch Artikel und Torbox-Alternativen. Also alle, die jetzt beim Lars hier zugespammt haben, gerne auch bei mir. Komm, spammt mich auch zu. Ich finde das toll. Lass uns mal drüber diskutieren hier, aber ne, sachlich bleiben. Immer schön sachlich bleiben und ich finde das toll, der Lars verbiegt sich da nicht und sagt wenigstens genau das, was Sache ist und schreibt nicht das, was andere hören wollen, schreibt das, was er findet. Das finde ich Journalismus, das finde ich gut und andere, ja, die eben nicht. Andere, die Journalisten in Anführungsstrichen schreiben, die, naja, können auch Journalisten sein. Sollen sie halt, ne? Sag ich mal nicht zu. So. Gut. Ich danke für die Zeit, Lars. Gerne. Das war der Nerdphone Ausgabe Nummer, ja, welche Ausgabe war das denn? Das war Ausgabe Nummer 65 am 7. Januar 2014. Mensch, 7. Januar, wir haben schon so viel rausgehauen dieses Jahr. Ich bin begeistert. Ich bin Pascal Kurschilkin und dabei war Lars von Lars-Sobirei.de. Danke dir, Lars. Bitte. Ciao. Tschüss.